wirklich nicht. Thank you. nicht kamen. einfällt. Wie? Yeah. Sich eben an das andere Bär-Center mal Weise per Ruhi. Ruhiges zu. Sag gleich. Ich will, weil es schneller als wir die Hänge. Rangen, Mozilla. Das schmeckt doch. Wenn Redlichkeit welcher nicht auf deutscher Riemen das günstige Urteil. Peter? Doch. Sag bloß nicht. Perfezio nenne mehr sein als das. Sofort ege me der wenigste notorisch. Orthogene Dippen. Der Zukunft Mali, die Seperle, Zimbabwe, Bergolden, Siti, Bonste, Dem, O, Birgit. Sofort ege, me, der wenigste, notorisch. Orthogene, der Bell. Zukunft Mali, Dise, Perli, Zimbabwe, Bergolden, Siti, Bonste, Derm, O, Birgit. Weiter Gimper Terdi. Da, da. Rasma. Ich bin nicht bereit, die Ressourcen, die hinter jedem Einzelnen dieser hochbegabten Journal und Erwachsenen stehen, brachliegen zu lassen. Sie auch weiterhin als Idioten zu behandeln. Das hätten Sie doch wissen müssen, dass... Mein Vornamen, den Sie fast nicht sagen fest noch... Ja, die Me, D-O-S, ah, derselbe, na, ja, Mensch. So rasch voll macht man Herr Selle mit der Rimikon, Zimo, Paradies, Linne, kommen Sie, mein Tag, Petteke, mein Sohn, der kann verziehen, recht mich so, Mann, der sehr mofit, das kann ich top, ab, ab, und hier spielt ein Schlag, Petribu, Joe, Tom, das ist mehr Tom, aber das ist doch mehr. Ich nahm den 2 Uhr. Aber hier sind wir. Wir wurden mit Hilfe So. Hui. Motto kann doch. Er wie Tom, aber ich doch. Hilse, nein, hast du nicht Poirot? Ich habe das alles gelesen. Joe, ich nicht. Hilse, muss man denn alles Tom? Ah, Tege. Oh, so hat es doch. Etwa gestern oder heute. Ah, Leute. Nein. Poirot, Tom, mein Joe, Bescheidenheit kann ich mir nicht leisten. Andere können sich Luxus nicht leisten. Der Goldsitz, sehr hin, er kette, men, suta, ra, percho, num, man, Tom, Hilse, Mutter, gekauft, hätte, pa, ba, ja. Adäquat oder chaotisch. Nein. Nee. Pi, pa, po, pi, pi, sondern ta. Komm, ta, ta, ta, ta. Quaro. Pa, Sog, komm, pa. Zero da Sere macht Gold ins Herz, da Sinte, Konte an der Beckettliste, Sinf, Irana, Fisch gut. Sonderbar, falls es immer noch keine, Thomas hat gesagt, jetzt? Nein, ich heiße Pontermittel, kenn Reis, Skis, keinen halber sind es, Sonne nie. Dann. Partierholz ist Öl, er hat Salz, Gas, Do, Da, Sein, er hinkt, Uhr, nicht Rad, B, klingt, Pop, 1, Fußbild, Aub, Gel. Silbe, X. Thank you. mal de le si. Thank you.